Und dann kommt der Tag, wo du froh bist, dass du noch Audio-Equipment hast, was irgendwo noch daheim rumfliegt. Ja, nochmal kurz dazwischen geblubbert. Also das Rode hat dann jetzt gestern vom vielen Ausprobieren und am Stecker wackeln dann komplett den Geist aufgegeben. Aber das darf's ja eigentlich, kann's ja eigentlich auch nicht sein, ne? Das Ding ist so robust gebaut und dann ist der Stecker kaputt. Das ist komisch. Wundert mich vor allem, weil das steht ja nur im Keller. Also will ich ja nicht, dass ich das mit auf Tour nehme oder irgendwo. Also von den anderen Mikrofonen hier, wie das zum Beispiel, wo ich jetzt normalerweise auf der Bühne habe, da würde mich das nicht wundern, wenn das mal kaputt gehen würde, weil das wird in irgendwelche Kisten geschmissen, mal eben schnell, das fällt mal vom Verstärker oder manchmal fällt auch mal so ein ganzes Mikrofonstativ mitsamt dem Mikro mal um, je nachdem, so bei Umbaupause, wenn es schnell gehen muss oder so, da würde mich das nicht wundern, aber so ein Mikrofon, was eigentlich nur hier auf dem Schreibtisch steht. Na gut, Kabel ist es nicht. Kabel habe ich jetzt ausprobiert. Kabel habe ich genug. Da ist jetzt dasselbe dran hier. Hab jetzt dann, das ist jetzt hier das Yamaha-Mic. Das wollte ich da mal ausprobieren. Muss ich ja. Wollte ich schon noch haben, was vielleicht jetzt nicht so ganz nur ein 14-Euro-Headset ist. Gibt ja auch mal so ernstere Geschichten beim Podcast aufnehmen, wo man vielleicht soundtechnisch dann doch ein bisschen mehr sich Mühe geben will. Naja, das wäre auch mit dem Headset gegangen letztendlich. Vielleicht mache ich das auch, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also im Rahmen weniger Technik wäre natürlich das Headset heute dann eigentlich angesagt, ne? Eben reinstöpseln, fertig. So habe ich jetzt doch wieder mit Pult und allem Pipapo und viel Rumschrauberei versucht, hier einigermaßen einen Sound hinzubasteln. Naja, hören wir dann. Und ihr hört es auch vielleicht. In dem Sinne, nochmal kurz dazwischen geblubbert, nochmal Thema Mikrofon, aber damit lassen wir es auch gut sein. Ich melde mich dann wieder, wenn das Rode M3 wieder aus der Reparatur ist. Dann muss ich ja wieder was ausprobieren, ne? Bis dann, passt auf euch auf. Servus.